gell, wie ich denk, was ich tu, was ich fühl, wie ich rap, wie ich einfach drauf hin und leid drin herkomm, die Arme klaffe, ich komm nimmer so voll, wenn wir Stabak aufspringen. Und Sachen im Kopf, die mich dauernd quälen, die mich auffressen und mich innerlich blauen. Warum ich so gefühlt da anschreibe, kann ich wieder nicht sagen, wieder sowas sagen. Mein Sinn, warum ich schreib, ist, dass sie leider mal berühren nicht. Dass sie sich was denken, überwindet, sein Gehirn nicht. Warum ich da schreib, weil es mich befreit, weil ich hab Zeit, weil ich find's geil, mir wieder schöne Sachen festzuhalten, die Erinnerung, glaub ich, kann das anders sein. Ich mach's mir frei, für mich nachher leichter, wie ein Glanz, wie das rauskommt nach der Beichte. Schreib so die Hürden, dass ein Mensch mir rührt, dass es besser geht, wenn man geht's auch auf zu Scheiße. Was haben wir uns doch dabei? Wir Menschen machen Fehler. Einer versteht's langsamer, der andere checkt es schneller. Und ich hab wieder mal keinen Plan, dass du oben. Ich schreib's einfach von der Seele, als Befreiung so gesehen. Schon wieder mal zu Stift und Papier mit der Cheek in der Hand und am Tisch steht ein Bier. Wieder mal schreibe Wörter durch einen Stift über Liebe, Gewalt oder das, was mir Gott gibt. Das ist einfach der Ausgleich in mein Leben, weil Musik ist mir wichtig, für die Tate alles geben. Ich scheiß auf das Geschehen und auf die Szene. Fast kein Rapper hat's verdient, dass ihn in dem Text erwähne. Jetzt nochmal genau, warum hab ich die Masken? Style hab ich an anderen als die ganzen Spasken. Meine Masken hab ich auf, das ist nicht wegen Fame. Ich mach das nur aus Liebe zu dem Game. Mach sicher nicht auf Gangster, bin ein kleiner Psychopath. Mach sicher nicht aufs Längste, weil die Szene ist schon hart. Doch leider ist in dem Land die Szene viel schwach. Es geht alles bergab wie ein kleiner Bach. Und ich hab wieder mal keinen Plan, dass du oben. Ich schreib's einfach von der Seele, als Befreiung so gesehen. Was soll ich verlieren? Ich geh einfach auf Risiko. Im Leben muss man anders auf der Vorder. Wieso hab ich mir gedacht, dass ich weiß, was ich will, hab Scheiße gebaut, hab leider gelungen, sie haben mir vertraut, hab aufgebaut und die Scheiße erklärt. Doch jetzt wird's gehen, das ist die Zeit, alles was Vergangenheit war, das bleibt, das war so, ich kann ja leider nichts mehr machen, doch mir ist wurscht, weil ich's nicht bereit. Ich steh dazu, was bleibt mir über, ich lass das aus und schreib es drüber, dass ich ein ehrlicher und direkter Mensch bin, na das scheint mir nicht wieder. Ich will nur, dass du mich akzeptierst, mich leben lässt und mich respektierst, und weil ich ehrlich bin, will ich auch, dass noch der und meine Augen Raps kapieren. Und ich hab wieder mal keinen Plan, was du denn ich schreib's auf und von der Seele als Befreiung so sehen.